Auf der Vorderseite ist eine Signatur der Bibliothek aufgeklebt. Sieht nach einem Volltreffer aus. Oh, alte, per Hand beschriebene Papierbögen. Wahnsinn! Offenbar die Dokumente, die sich Professor Matthewson ausgeliehen hat. Ja. Man fragt sich nur, was... Oh, mein Handy. Moment. Unbekannter Anrufer. Na, geh schon ran und schalt auf Lautsprecher. Ja, Moment. Ja, hier... Hier ist Barbara. Barbara! Wo bist du? Wir sind gerade... Keine Ahnung, wo ich bin. Zwei Männer haben mich entführt. Meine Augen sind verbunden. Aber ansonsten bin ich okay. Sag es ihm. Ja doch. Hör zu. Die Entführer haben an mir kein Interesse. Nur an den Unterlagen, die ich meinem Vater gestohlen habe. Sie sind mit einem Austausch einverstanden. Okay. Bekommen Sie die Unterlagen, lassen Sie mich frei. Wisst ihr, wo ihr sie finden könnt? Ja. Gut. Ich nehme an, ihr braucht etwas Zeit, bis ihr sie besorgen könnt. Was glaubst du, wie schnell es geht? Bis morgen? Das könnte klappen. Wo kann die Übergabe stattfinden? Das erfährst du später. Du hast 2 Stunden Zeit, kapiert? Dann rufen wir dich an und erteilen dir weitere Instruktionen. Aha.